Wir sind ein Projekt in Trägerschaft von Miteinander e.V., was in ganz Sachsen-Anhalt Menschen unterstützt, die aus rechten, rassistischen oder antisemitischen Motiven heraus angegriffen und verletzt werden. Zu unserer Arbeitsweise vielleicht. Wir haben 3 Anlaufstellen in Salzwedel, Magdeburg und Halle und recherchieren täglich in relevanten Medien nach Angriffsmeldungen. Und wenn wir halt Hinweise darauf haben, dass es eine entsprechende Motivation haben könnte, dann recherchieren wir halt, um Kontakt mit den Betroffenen aufzunehmen und unsere Unterstützung anzubieten. Und fahren dann in der Regel auch vor Ort und gucken dann halt ganz nach den individuellen Situationen, was die Leute halt an Unterstützung brauchen. Das heißt, Sie reisen nur in Sachsen-Anhalt oder auch in anderen Bundesländern hin und her und helfen halt den Leuten? Also es gibt uns seit 2001, wir haben jetzt 10-jähriges Bestehen und mit uns gibt es auch in allen ostdeutschen Bundesländern und Berlin solche Beratungsprojekte. Und seit ein paar Jahren gibt es auch einzelne Versuche, diese Arbeit auch in die alten Bundesländer auszudehnen. Allerdings gibt es da keine flächendeckende Struktur und wir haben mit unseren 7 Leuten, die alle auf Teilzeit arbeiten, alle Hände voll zu tun. In Sachsen-Anhalt. Und erstmal Glückwunsch zum 10-Jährigen. Dankeschön. Und sind das jetzt Opfer von rassistischen Hintergründen, also rassistische Gewalt, oder auch hat einfach zwei Deutsche, die hat sich also mit Gewalt verwickelt wurden? Also wir führen ja auch Statistiken und man kann sagen, dass die größte Betroffenengruppe, wenn man da überhaupt von einer Gruppe sprechen kann, sind alternative und nicht rechte Jugendliche. Also junge Menschen, die angegriffen werden, weil sie halt Punk-Klamotten tragen oder weil sie Rastas haben oder weil sie ein Gegen-Nazis-T-Shirt haben. Das sind so die am allerhäufigsten angegriffen werden. Und dann gibt es natürlich noch eine weitere große Gruppe, nämlich die der Rassismusbetroffenen. Und da muss man aber auch klar sagen, dass ja der Anteil von denjenigen, die einen Migrationshintergrund haben in Sachsen-Anhalt, sehr gering ist. Also der liegt ja bei unter 4%. Und insofern lässt sich das natürlich auch erklären, dass deshalb es weniger Rassismusbetroffene gibt, weil die Gelegenheit, Leute anzugreifen, einfach auch niedriger ist. Und daneben gibt es aber natürlich auch Menschen, die beispielsweise aufgrund ihrer Behinderung oder ihrer sexuellen Orientierung oder Identität oder aus Hass gegen vermeintliche Jüdinnen und Juden oder Muslime halt Opfer von solcher Gewalt werden. Also das deckt im Prinzip das komplette Spektrum von menschenverachtenden Einstellungen, wozu ja eben auch, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, Verachtung von sozial Benachteiligten zählt. Also bundesweit beispielsweise sind Wohnungslose diejenigen, die halt am meisten auch von Rechten zu Tode gequält worden, zu Tode gekommen sind in den letzten Jahren. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Leute am schutzlosesten sind und die Täter in der Regel auch Menschen angreifen, die halt in der Gesellschaft oftmals auch strukturell benachteiligt werden. Das ist auch ein entscheidendes Merkmal von solchen Gewalttaten. Und wie helfen Sie den Opfern? Haben Sie irgendeine bestimmte Erfolgsstrategie oder halt auf jeden speziell irgendwas? Also erstmal gucken wir halt im Erstgespräch vor Ort, wie ist die Situation und was sind so die dringendsten Wünsche. Also da ein Bestandteil ist halt eine Beratung. Es ist ganz oft so, dass wenn die Angriffe zur Anzeige gebracht wurden, dass dann Fragen im Raum stehen, was kommt jetzt überhaupt auf mich zu, wie geht denn das jetzt hier weiter und was habe ich überhaupt für Rechte und Möglichkeiten. Oder aber wenn die Gewalt hat nicht zur Anzeige gebracht wurde, dann ist das natürlich auch eine Frage, ja. Und es gibt immer eine ganze Reihe von guten Gründen, warum Leute halt solche Sachen auch nicht zur Anzeige bringen wollen. Das sind beispielsweise schlechte Erfahrungen mit Polizei und Behörden, die müssen noch nicht mal selbst erlebt worden sein, sondern das können auch Freundinnen oder Familienangehörige sein, die darüber berichten, dass sie halt irgendwie diskriminiert worden oder schlecht behandelt worden sind. Das kann aber auch sein, dass die Leute denken, wenn sie eine Anzeige stellen, dann wird es alles nur noch schlimmer, weil dann irgendwie die Täter oder das Umfeld kommen und sie halt erneut bedrohen. Dann gibt es auch noch Flüchtlinge, die vielleicht gerade noch im Asylverfahren sind oder einen Duldungsstatus haben, die sich dann Sorgen machen, dass sich eine Anzeige negativ auf das Asylverfahren oder auf ihren Aufenthalt auswirken würde, was wir zum Teil dann eben auch ausräumen können in den Gesprächen und dann halt gemeinsam überlegen, okay, aber was passiert denn eigentlich, wenn keine Anzeige gestellt wird? Oder was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, so einer Angst zu begegnen, dann den Tätern irgendwann wieder gegenüberstehen zu müssen? Und solche Sachen besprechen wir halt in einem Erstgespräch. Und neben diesen Informationen und der Beratung gucken wir dann halt auch, was könnten mögliche weitere Schritte sein. Das kommt wirklich ganz spezifisch darauf an, in welcher Situation sich die Leute befinden. Also es gibt Leute, die zum Beispiel sagen, ich kann hier nicht mehr wohnen, ich bin hier in einem kleinen Ort, wo die mich auch jederzeit wieder finden. Das ist hier eine große Gruppe von Rechten, die hier die Leute tyrannisiert. Und dann gucken wir halt schon noch, dass wir die Betroffenen dabei unterstützen, dass sie wegziehen können, wenn sie keine andere Möglichkeit sehen. Oder aber wir gucken, wenn es einen Kreis von Freundinnen gibt, die halt sagen, wir wollen dagegen was unternehmen, dass wir dann halt gemeinsam mit den Freundinnen Familienangehörigen überlegen, okay, was muss sich eigentlich vor Ort verändern, damit sowas nicht toleriert wird, damit die Perspektive der Angegriffenen auch wahrgenommen wird und damit sich Strukturen auch verändern, sodass Leute sich sicherer fühlen können und dass den Nazis halt klar gezeigt wird, dass sie nicht erwünscht sind. Und was wären solche Möglichkeiten? Also direkt, also ein Schild vor der Tür bringt, glaube ich, nicht wirklich viel. Ja, das ist auch wieder sehr unterschiedlich, aber ich kann vielleicht ein Beispiel sagen. Also es gab in Merseburg im April letzten Jahres einen sehr schweren Angriff von einer Gruppe von organisierten Neonazis auf feiernde Jugendliche nachts am Lagerfeuer, die halt bewaffnet dorthin sind und die Leute halt angegriffen und verfolgt haben und wo es auch mehrere Personen gab, die wirklich auch schwerer verletzt waren. Und dann war es halt auch klar, das war nicht der erste Angriff in diesem Park, wo das stattgefunden hat, sondern das war schlicht auch einer von vielen vor dem Hintergrund, dass die alternativen Jugendlichen in Merseburg überhaupt keinen Treffpunkt haben. Also einen geschützten Raum, wo sie sich treffen können und wo sie einfach fernab von Diskriminierung oder Ungleichbehandlung ihre Konzerte machen können und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken halt, wie wir unterstützen können. Nach dem Angriff hat sich eine Initiative gegründet, Initiative Alternatives Merseburg. Das waren eben ehemalige Betroffene, Freundinnen und Freunde, weitere Unterstützerinnen, im weitesten Sinne alternative Jugendliche und junge Erwachsene, die sich wöchentlich getroffen haben, wo dann auch Räume zur Verfügung gestellt worden sind von der Kirche später und die ein Konzept geschrieben haben für ein alternatives soziokulturelles Zentrum und unglaublich viel gemacht haben. Sie haben zum Beispiel ein Fußballturnier organisiert, ein Soli-Konzert. Es gab auch eine breite Resonanz auf einen Spendenaufruf, um einfach auch Geld zusammenzubekommen für einen Hauskauf. Und auch wirklich etliche Gespräche mit politischen Entscheidungsträgerinnen. Der einzige Knackpunkt ist im Prinzip, dass die Stadt mittlerweile auch schon länger signalisiert hat, dass sie das Anliegen sehr gerne unterstützen wollen, aber dass es momentan in Merseburg anscheinend kein geeignetes Gebäude gibt, was im Besitz der Stadt oder des Landkreises ist. Und es gab immer wieder auch Besichtigungen und verschiedene Angebote, aber die Häuser waren aus verschiedenen Gründen schlicht nicht geeignet, beispielsweise weil halt direkt Wohnhäuser angegrenzt haben und die Jugendlichen da schon auch Konzerte machen wollen. oder weil es einfach schlicht zu groß war. Also so leerstehende Schulen, das ist dann doch auch eine Nummer zu groß für eine Initiative von ungefähr 30 Leuten. Und so viele sind es aber und die arbeiten weiter, haben jetzt ihr zweites Fußballturnier gerade sozusagen komplett selbst organisiert. Und es hat eine unheimliche Dynamik gegeben und auch eine Wahrnehmung einmal von dem Problem, was es halt vor Ort mit Neonazis gibt und zum anderen aber auch, was so einen spezifischen Bedarf gibt von jungen Leuten, die sich halt in ihrer Stadt engagieren wollen und was halt da notwendig ist, an Unterstützung zu leisten. Da hat es eine große Sensibilisierung gegeben in der letzten Zeit und sowas ist halt auch ein Punkt, den wir halt mit unterstützen mit unserer Arbeit. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, wo auch die praktische Unterstützung, oft auch wenn es sozusagen materielle Schäden gab, also wenn durch Sachbeschädigungen Geschäfte kaputt gemacht wurden oder Häuser und aber auch in Verbindung mit Öffentlichkeit herstellen und auf das Problem aufmerksam machen, weil viele Betroffene wollen einfach auch, dass die Öffentlichkeit erfährt, was passiert ist und ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass es rassistische und rechte Gewalt gibt. Und da gab es auch einen Angriff in Leuna auf ein Geschäft und Gemüse- und Obstladen einer vietnamesischen Familie, die halt auch sich dafür entschieden hat, das öffentlich zu machen. Dort haben wir sie auch unterstützt, einen Spendenaufruf gestartet, weil es ja auch enorme finanzielle Folgen hat, wenn gerade auch mehrfach Geschäfte durch Nazi-Attacken beschädigt werden. Und das, was aber erreicht werden konnte über diesen Spendenaufruf, ist, dass diese Stadt sich halt mit der Familie solidarisiert hat und hingegangen ist, dass Kunden kamen, gesagt haben, ey, was euch da passiert hat, ist total schlimm, wir wollen nicht, dass solche Leute hier sind, wir möchten, dass er hier in Leuna bleibt. Und das ist ganz wichtig gewesen. Ja, weil die halt schon überlegt hatten, ob sie halt einfach wegziehen und ihre Existenz da aufgeben. Und das Gefühl hatten, dass es halt eine schweigende Mehrheit gibt, die das sozusagen unterstützt, solche Angriffe. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass dann die Leute wirklich in den Laden reingekommen sind, sodass nach dieser Veröffentlichung in einer Zeitung, nach einem Zeitungsbericht, die Family dann halt auch eine Spendendose aufstellen musste und dann halt auch wirklich Leute, die selber wenig Geld haben, halt irgendwie dann noch einen Euro unbedingt hinlegen wollten, weil sie gesagt haben, hey, wir wollen echt, dass ihr hier bleibt, ihr seid total wichtig für die Stadt. Und es war ein echt schönes, schönes und wichtiges Signal. Und am Ende haben wir dann halt auch noch wir haben die Familie unterstützt, das einen Antrag bei der Stadt zu stellen. Und die Stadt Leuna hat selber finanzielle Hilfe geleistet, was auch nicht unbedingt üblich ist, sodass die Familie dann auch nicht nur neue Fensterscheiben einbauen konnte, sondern eben auch noch Rollläden für die Fenster, damit sowas eben nicht so ohne weiteres wieder passieren kann und die Nazis dann nicht wiederkommen und sagen so, Ätsche, Bätsche, wieder kaputt. Und die können jetzt halt einfach beruhigter schlafen, weil sie, wenn sie halt das Geschäft zumachen, machen sie die Rollläden runter und dann ist halt gut, ja. Aber nicht alle Familien oder alle Opfer von Gewalt wollen das ja gleich so öffentlich machen. Haben sie eine Möglichkeit für Opfer von Gewalt, die es aber halt nicht gleich öffentlich, sondern eher so intern unter sich regeln wollen? Auf jeden Fall haben wir die. Ich glaube aber, das ist auch nochmal ein relativ wichtiger Punkt. Also es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, Sachen öffentlich zu machen. In dem Fall war es zum Beispiel schon auch so, dass natürlich immer auch eine Angst besteht, aufgrund der Erfahrung, die man halt so hat, die über die Jahre gesammelt. Und es gab halt auch jahrelang eine Entwicklung, wo es immer wieder rassistische Beschimpfungen, neonazistische Aufkleber an der Scheibe und so weiter gab. Ob das jetzt eigentlich schlau ist, da so mit seinem Gesicht in der Öffentlichkeit zu sagen, hey, das und das ist passiert. Und da können wir die Leute schon auch in der Form bestärken, dass wir sagen, dass die eine öffentliche Aufmerksamkeit natürlich auch ein Schutz ist. Weil in der Regel halt Leute angegriffen werden, die sich nicht wehren und wo davon ausgegangen wird, dass sowieso jeder das eigentlich heimlich gut findet. Das ist halt auch so eine spezifisch von rechter und rassistischer Gewalt. Und diejenigen, die sich bisher für Öffentlichkeit entschieden haben, haben immer am Ende gesagt, es war so eine Wohltat, eine Solidarisierung vor Ort zu bekommen oder einfach auch von Menschen, die uns nicht kennen, dass das auch ein ganz wichtiger Schritt ist, mit solchen Sachen auch umzugehen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch immer natürlich Gründe, sich dagegen zu entscheiden, beziehungsweise auch Abstufungen. Also es gibt ja auch Möglichkeiten, dass in anonymisierter Form darüber berichtet wird. Oder dass, wenn es jetzt um Fernsehen oder Radio geht, dass Leute eben halt begründet sagen, sie wollen halt, dass es ein Pseudonym gibt und nicht den richtigen Namen oder dass der Ort, wo das passiert ist, anonymisiert wird. Was natürlich dann ein Problem ist, wenn es um die Übermittlung der Solidaritätsbekundung geht. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten und diejenigen, die nichtsdestotrotz Unterstützung benötigen, da haben wir beispielsweise in Sachsen-Anhalt seit jetzt auch mehr als 10 Jahren einen Hilfsfonds für Betroffene von rechten und rassistischen Angriffen, wo halt wirklich sehr unbürokratisch Anträge gestellt werden können auf einen Ersatz von einem materiellen Schaden oder für materielle Aufwendungen, die niemand anders übernimmt. Und wir unterstützen natürlich auch bei diesen Antragstellungen. Und da gibt es einige, die wesentlich bürokratischer sind, beispielsweise Anträge auf Opferentschädigung oder auch Anträge auf, also vergleichbar mit Schmerzensgeld oder verschiedene andere Sachen, Wohnungs-, Umzugsbeihilfe, Fahrtkosten für Krankenhausbesuch etc. Das ist auch ein Part, der Leute sehr viel Kraft kostet und wo man sich ganz oft auch nicht von alleine so ohne weiteres zurechtfindet. Und alle Sachen, die halt von solchen offiziellen Stellen nicht bezahlt werden, da können wir halt eben diesen Opferfondsantrag stellen. Und das können auch ganz simple Sachen sein, wie beispielsweise, wenn jetzt jemand bei dem Angriff bei der Verfolgungsjagd sein Handy kaputt gegangen ist und derjenige ist vielleicht gerade sozusagen bei Freunden untergekommen und muss aber erreichbar sein, also für uns, für die Polizei, für seine Eltern, dann haben wir das auch schon in einem Einzelfall gemacht und begründen können, dass die Person halt ein Handy bezahlt bekommt. Oder Fahrtkosten für eine Erstbesprechung mit einem Rechtsanwalt. Alles Mögliche ist da denkbar, wo Leute sagen, wenn ich 2 Wochen einfach mal wegfahren könnte und das alles vergessen könnte, also solche Sachen stellen wir dann ganz speziell Anträge und haben da auch einen sehr kompetenten Beirat, der darüber entscheidet, auch relativ schnell und wo wir dann auch die Gelder halt schnell austeilen können. Und Gewalt und Mobbing an der Schule ist ja jetzt auch kein Einzelfall jetzt mehr in Deutschland geworden. Haben Sie eine Idee, wie Jugendliche sich dafür halt sich gegen die Gewalt verhalten können? Also wenn Jugendliche jetzt sofort immer an Lehrer gehen, ist ja auch nicht so toll. Ja, es gibt sicherlich unterschiedliche Möglichkeiten und muss man auch immer wieder einzeln besprechen. Vor allen Dingen ist es ganz wichtig, immer erstmal zu hören, was möchte denn der Betroffene oder die Betroffene. Also wenn jetzt sich ein Freund an dich wendet und dir erzählt, das und das ist mir passiert, dann ist natürlich als erstes wichtig, ihn zu fragen, was er jetzt braucht in dieser Situation und was er möchte. Aber es gibt ja auch gute Erfahrungen, weiß ich, gibt es mit den sogenannten Klassenräten. Ich weiß nicht, ob ihr sowas habt, dass also meistens einmal in der Woche die Klasse zusammenkommt und es eine Zeit gibt, wo man Zeit hat, sich über mögliche Konflikte, über Sachen, über Themen, die Schüler beschäftigt, wie zum Beispiel Mobbing, über Vorfälle, die in der Schule passiert sind, wo sich die Klasse darüber unterhalten kann, und zwar nach demokratischen Regeln und nach Regeln, die sie vorher selbst festgelegt haben und wo der Lehrer oder die Lehrerin eine gleichberechtigte Rolle hat, also nicht mehr die Machtperson ist, sondern das gleiche Recht hat, was zu sagen wie die Schüler, nicht mehr. Und dann gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von Sachen, die so flankierend auch passieren können, weil ich finde auch schon, dass es wichtig ist, wahrzunehmen, dass Mobbing auch nicht gleich Mobbing ist, weil also aus unserer Erfahrung ist es halt schon noch manchmal so, dass gerade rassistische Gewalt von den Lehrern und Lehrerinnen nicht als solche wahrgenommen wird und dann als Mobbing gibt es ja an der Schule irgendwie abgetan wird. Und dass Lehrerinnen sich auch nicht wirklich intensiver damit beschäftigt haben, was ist überhaupt Rassismus und was wirken da für Mechanismen und was ist denn da besonders zu beachten in solchen Fällen und das eben nicht runterzuspielen und dann darauf auch adäquat zu reagieren. Und Gleiches gilt natürlich auch für sozusagen die Mitschülerinnen, ja, dass wobei ich finde, natürlich gibt es eine pädagogische Verantwortung, die, die jetzt halt auch dazu führen müsste, dass eben dann auch regelmäßig auch Schulungen spezifisch gemacht werden und da auch im Lehrerkollegium sich da die Kompetenzen erworben werden. Aber auch für Schulklassen gibt es dann eine ganze Reihe von interessanten Projekten in diese Richtung. Es gibt ja auch immer jährliche Projektschultage, die ja extra für solche Sachen auch eigentlich genutzt werden können. Und beispielsweise das Netzwerk für Demokratie und Courage macht halt auch für unterschiedliche Klassenstufen so Projektschultage, wo sich dann beispielsweise auch mit solchen Themen auseinandergesetzt werden kann und wo dann auch eben, also im besten Fall halt auch unter Mitarbeit der Schülerin halt geguckt wird, worüber wollen sie sich jetzt auch gerne austauschen, was sind jetzt konkrete Probleme in der jeweiligen Klasse oder Klassenstufe. Und da versuchen wir auch zu unterstützen, dass die Schulen, die eher der Meinung sind, dass andere Themen wichtiger sind, sich, wenn von einzelnen Schülerinnen da konkrete Anfragen kommen, dass sich dann halt auch damit auseinandergesetzt wird.